NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Es ist die erste Sendung und wir sind schon 2 Minuten zu spät. Ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen ist. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich wünsche euch von Herzen ein gutes neues Jahr, auf dass es so wird, wie ihr es euch wünscht. Und ich möchte mich sehr bedanken für die vielen, vielen netten Glückwünsche, die ihr mir geschickt habt. Einmal zu meinem Geburtstag im Dezember, als wir nicht mehr gesendet haben, und auch die Neujahrsgrüße. Das freut mich immer sehr und ich kann nicht jedem Einzelnen Danke sagen und zurückschreiben. Dafür bitte ich um Verständnis, aber vielen lieben Dank. Ja, wir fangen an, wie immer, und dieses Jahr machen wir es genauso wie immer. Wir machen ein Thema in der Woche, nämlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, und die anderen Tage sind themenfrei. Diese Woche machen wir die ganze Woche eine offene Themenrunde. Und ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir jetzt hier gleich live zu unterhalten? Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht hat den sehr, sehr schönen Namen Anastasia, 46. Guten Morgen. Hallo. Hallo Anastasia. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja. Bisschen aufgeregt, aber... Ach ja, das vergeht schon. So, über was reden wir beide? Ja, über meine Affäre, die ich im letzten Jahr hatte. Ja. Schwerpunktmäßig. Ja. Ich weiß gar nicht so genau jetzt, wo ich anfangen soll. Also, ich bin schon sehr, sehr lange verheiratet. Mhm. Und habe vor gut einem Jahr einen Mann kennengelernt und habe mich total verliebt. Und er sich wohl auch. Und wir hatten schon ein tolles Jahr zusammen. Das Problem war jetzt nur, dass er auch in einer Beziehung lebt. Mhm. Und obwohl er mir immer gesagt hat, dass da nichts läuft, wurde sie schwanger. Mhm. Und er war auch nie so wirklich bereit, sich zu trennen. Ja. Da gibt es halt verschiedene Gründe auch. Kinder, die schon in der Beziehung sind und also ja, keine gemeinsamen Kinder von den beiden, aber... Kurze Zwischenfrage. Mhm. In diesem Jahr, im vergangenen Nein, Jahr... Nein, im vergangenen. Genau, in diesem vergangenen Jahr, von dem genau. du gerade sprichst, du bist verheiratet und lebst aber auch noch mit deinem Mann zusammen, oder nicht? Wir sind getrennt. Ach so. Ich habe ihm im Frühsommer gesagt, ich hätte mich verliebt. Mhm. Mhm. Und mein Mann und ich haben uns auch getrennt dann kurz drauf. Okay, also von deiner Seite aus korrekt gelaufen. Mhm. Mehr oder weniger, aber auf jeden Fall korrekt jetzt getrennt. Mhm, genau. So, aber der junge Mann verhält sich nicht so, wie er sich verhalten sollte. Ja, es war dann auch letztendlich so, dass ich dann doch im Nachhinein erfahren habe, dass die ganze Zeit mit uns beiden Frauen parallel was gelaufen ist, was mir natürlich einen großen Schock verursacht hat. Und dass ich dann irgendwann, ist mir der Kragen geplatzt. Er hat dir immer vorgeglaubt. Als ich letztendlich auch noch erfuhr, dass er andere Frauen kontaktiert hat im Internet. Und ja, ich dann... Und er hatte dir immer vorgegaukelt, dass mit seiner Frau nichts mehr läuft. Mhm. Und dass er eigentlich schon auf dem Absprung ist. Nee, also so auf dem Absprung, das hat er eigentlich nicht gesagt. Aber dass da nichts mehr läuft. Nein, also er hat nur gesagt, dass da eben im Bett jetzt nichts mehr läuft. Ja, und wusste denn die Frau... Letztendlich habe ich... wusste die Bescheid von informiert. Dir? Ah, also die Frau wusste nicht Bescheid von dir? Nein. Mm-mm. Das lief ganz geil. Dann hast du es auffliegen lassen. Mhm. Wann? Das war vor Weihnachten irgendwann. Da haben die eine schöne... Vor Weihnachten ungefähr. Haben die eine schöne Weihnachtsüberraschung erlebt. Mhm. Wie hast du es gemacht? Ich habe sie rausgesucht über Facebook. Mhm. Und habe sie über den Messenger angeschrieben und habe ihr halt geschrieben, dass ich ihn liebe und dass er mich auch liebt. Mhm. Und dass er sie aber auch liebt und er keine Entscheidung fällen wollen würde und dass wir das jetzt machen müssten. Du hast ihn vorher nicht informiert, dass du das tust? Nein. Warum nicht? Weil das eine Kurzschlusshandlung war. Eigentlich hättest du es mit ihm besprechen müssen. Mhm. Wie hat die Frau reagiert? Sie hat erst 2 Tage später gelesen und dann war sie erstmal, ja, sie war halt verärgert und hat erstmal gefragt, ja, woher kennst du mich und worum geht's hier? Mhm. Und ja, dann habe ich halt noch ein bisschen was dazu geschrieben. Dann haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, was. Ja, und dann muss da richtig was abgegangen sein bei denen, ne? Und dann hat sie mich auch geblockt. Achso, das heißt, ihr seid gar nicht weiter dann in Kontakt getreten und habt geredet, das nicht. Wie hat ich habe ihr das angeboten, mit mir ein Gespräch zu führen. Ja, sie soll erstmal ein Gespräch mit ihrem Typ führen, ja, bevor sie mit ihr redet. So gemacht haben. Wie hat er denn auf dich reagiert nach der Aktion? Ja, er hat mir halt einen Daumen hoch geschickt. Ein was? Ja, also über Facebook. Ein Daumen hoch? Daumen. Wie bitte, ehrlich? So nach dem Motto, toll gemacht. Was ist das denn für eine Flasche? Der traut sich nicht, das zu sagen. Mhm. Du machst so eine Aktion und dann eher Daumen hoch. Mhm. Das heißt? Da kam auch erstmal eine ganze Zeit nichts. Und wie sieht die Sache jetzt aus? Also seit dem Zeitpunkt, wo ich ja schon angerufen hatte im Dezember bei euch, hat sich schon einiges verändert. Ich habe mich jetzt wieder verliebt und bin auch sehr glücklich im Moment. Und mit einem anderen deswegen Mann. War ich mir auch nicht ganz sicher vorhin, ob ich das Gespräch noch führe. Moment, du bist wieder verliebt in diesen Typ wieder? Nein, in einen neuen Typ. Ich habe jemand Neues kennengelernt. Achso, verstehe. Okay. Mhm. Das heißt, du hast den auch nie wieder jetzt persönlich getroffen? Nein. Mhm. Das ist ja auch kurios. 1 Jahr gute Beziehung gehabt. Mhm. Was hat diese Beziehung ausgemacht das ganze Jahr über? Was war das Salz in der Suppe? Der Sex auf jeden Fall. Was für ein Sex war das? Also das ging dann nachher schon so ein bisschen in Richtung BDSM. Also die härtere Schiene. Ja, wir haben das also beide so für uns rausgefunden, dass wir da so ein bisschen die Neigung dazu haben, hatten aber auch noch keine Erfahrung damit. Mhm. Und ich bin vorher noch nie in einem Swingerclub gewesen, er auch nicht, und das haben wir beiden halt auch zusammen ausprobiert. Wir haben ja ganz, ganz, ganz ordentliche Zuschauer und Zuhörer, die mit dem ganzen Schweinkram überhaupt nichts zu tun haben. Denen musst du mal kurz erklären, was BDSM ist. Ja, so ein Hang zum Sadismus, Masochismus, sich unterwerfen, also ich bin eine Sub. Das musst du auch erklären. Ich unterwerfe mich gerne meinem Partner und in welcher Form man das auslebt, das muss jeder für sich entscheiden. Es geht bis zum Bondage, also Fesselspiele und sowas. Hm. Da bin ich noch nicht angekommen. Okay, das so hast du mit Bondage-mäßig. Ja, das hast du mit dem Typ quasi entdeckt an dir und ihr habt es ausprobiert. Mhm. Das sowas bindet natürlich, das stimmt. Mhm. Und jetzt bist du schon wieder du Glückspilz, schon wieder in einer neuen Beziehung. Mhm. Ja, du hast es aber gut. Ja. Unser Eins baggert und wartet und versucht und die Anastasia verlässt den einen und schon kommt der andere wieder. Wie machst du das? Ja, das kam ganz überraschend für uns beide. Hast du den kennengelernt? Ja, wir haben uns vor 14 Tagen kennengelernt. Durch eine BDSM-Gruppe auf Facebook. Okay. Okay. Und, ja klar, dann ist es einfach. Ne? Und am letzten Wochenende, am vorletzten Wochenende, war er auch schon bei mir. Er kommt also aus einem anderen Ort weiter weg. Ist er besser als der andere? Im Bett? Natürlich, ich rede nur vom Bett im Moment. Okay. Ja, auf jeden Fall erfahrener, was das Thema angeht. Das heißt, er kann dich ein bisschen führen und leiten. Ja, wir genießen das schon sehr. Das heißt, wenn der andere jetzt ankäme und würde sagen, liebe Anastasia, du großartige Frau, ich möchte doch wieder mit dir zusammen sein und mit dir das eine oder andere machen, was würdest du antworten? Dann würde ich sagen, mein Lieber, ich denke, der Zug ist abgefahren. Mhm, ich habe dir so viele Chancen gegeben. Mhm. Ich kann natürlich nicht sagen, wie ich empfinden würde, wenn der jetzt wirklich vor mir steht. Mhm. Aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich jetzt mit ihm zu treffen. Das blocke ich also ab. Ne? Der weiß das auch wahrscheinlich gar nicht, dass du schon wieder was Neues hast. Doch, das weiß er. Wo? Von also er hat ja zu Weihnachten wieder angefangen, mich anzuschreiben. Achso, weil du vorhin sagtest, ihr hättet gar keinen Kontakt mehr. Also keinen persönlichen, dass wir uns gesehen haben, ne? Achso, da hast du ihm das zurückgeschrieben, dass da jemand Neues, aber jetzt, und wie hat er darauf reagiert? Ja, er sagt, ich soll mich darauf konzentrieren und er freut sich für mich. Ach. Und ja, ist ja so. Ganz netter. Der freut sich für dich. Nimmst du ihm das ab? nicht hundertprozentig. Weil, warum fängt er auf einmal wieder an, mich anzuschreiben? Mhm. Auf einmal kriege ich nach Wochen kriege ich eine Nachricht, ich wünsche dir schöne Weihnachten. Ja, und dann kommt, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich habe dann immer geschrieben, warum schreibst du mir das jetzt? Ja. Bekomme ich keine adäquate Antwort drauf. Ne? Lass uns mal kurz nochmal über den moralischen Aspekt deiner Aktion im letzten Jahr reden. Mhm. Nämlich, dass du das getan hast, dass du da reingegrätscht bist in die Beziehung. Wie bewertest du das heute? Ich hatte sofort ein schlechtes Gewissen und habe gedacht, oh mein Gott, was hast du da jetzt gemacht? Ich muss dazu sagen, ich hatte abends auch Alkohol getrunken. Mhm. Und das enthemmt ja bekanntlicherweise. Ja, was für ein Gefühl hatte sich da aufgestaut, aus dem heraus, das dann entstanden ist? Wut. Ich war gekränkt, ziemlich verletzt. Verletzt, ja. Ja. Weil er sich nie entschieden hat und er dich hingehalten hat. Und du das genau, erfahren weil hast. Ich dann ja so nach und nach kam immer eins so zum anderen, was ich noch so rausfand. Ja. Ne? Und dann ist bei mir echt eine Bombe geplatzt. Mhm. Es war eine Racheaktion, ne? Ja. Mhm. Der saubere Weg wäre gewesen, wenn du ihn angesprochen hättest, nach dem Motto, pass mal auf, wenn jetzt nichts passiert, dann mache ich das öffentlich. Mhm. Oder du hättest ihm sagen müssen, wenn jetzt nichts passiert, dann gehe ich. Das wäre natürlich das Coolste gewesen. Ja, klar. Okay, nur ist es passiert. Ja. Man lernt daraus aus solchen Sachen. Vor allem hatte ich ihr gegenüber nachher ein schlechtes Gewissen. Ne? Mhm. Ja gut, das schlechte Gewissen muss er haben. Hat er auch. Hat er auch, ja. Mhm. Anastasia, dann wünsche ich dir jetzt mit deinem neuen, harten Burschen, den du da an der Seite hast. Ist das jetzt nur Sex oder könnte es auch Liebe? Nein, es könnte auch Liebe. Mhm. Wie alt ist er? 10 Jahre jünger als ich. 10 Jahre? Die Anastasia, die hat's faustdick hinter den Ohren. Einen erfahreneren Typ, der noch 10 Jahre jünger ist. Perfekt. Das neue Jahr fängt gut an. Ja. Möge es so bleiben. Anastasia, vielen Dank, dir. Alles Gute. Und nachträglich alles Liebe zum Geburtstag. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 5050. Ihr Lieben, solltet ihr gerade durch die Kanäle gezappt sein. Wir sind hier live, jetzt wieder da, jede Nacht für euch. Die Weihnachtspause ist vorbei. Ich freue mich, mich mit euch zu unterhalten. Heute freie Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Oder mailen, domian@wdr.de. Hier ist Jürgen, 64. Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Jürgen. Erstmal ein frohes neues Jahr. Danke. Und viel Gesundheit. Danke, wünsche ich dir auch. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Ja, aber natürlich. So, Herr Namensvetter, um was geht's? Ja, es geht um Folgendes. Und zwar wo wahrscheinlich momentan in Deutschland am meisten darüber diskutiert wird. Lass mich raten, Pegida. Ja, ganz genau. So, echt? Und ich bin da eben halt pro für, weil ich ganz einfach meine, dass der Islamismus nicht nach Deutschland gehört. Ach, du bist ein Pro-Anhänger. Ich bin ein Pro. Leider wohne ich in Mülheim an der Ruhr. Ja. Und solche Veranstaltungen finden also weder in Duisburg noch in Essen statt bislang. Ansonsten wäre ich mit Sicherheit dabei. In Köln gab es heute eine. In Köln gab es ja eine kleine, die haben dann aber aufgehört. Richtig, ganz genau. Ich habe es vorhin im Videotext gelesen. Und aber muss dazu sagen, ich hätte wahrscheinlich dann auch keine Lust mehr gehabt, dagegen zu demonstrieren. So, wollen wir mal ganz sachlich reden. Also im Moment ist die Stimmung ja sehr aufgeheizt, dass von vielen Leuten alle, die dafür sind, als rechtsextrem fast schon disqualifiziert werden. Das stimmt. Umgekehrt ist es auch nicht mehr sachlich. Wie ist deine Position? Warum bist du dafür? Ich bin ganz einfach dafür, dass also so viel im Grunde genommen in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, ich kann auch mal irgendwie, weiß ich, auf 10 oder 20 Jahre zurückgehen, ganz einfach mal sagen, wenn also irgendwo Gewalt von irgendwelchen Menschen ausgeht, ist es meistens der Islam oder eben halt von Mohammedanern. Du meinst also in Bezug auf Terror? Flugzeugentführung und so weiter und ja, ganz genau. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass also eine Gegendemonstration gegen die Pegida da irgendwo stattfindet. Vielleicht haben die Leute auch den September vergessen. In Amerika. Du meinst den 11. September. Mhm. Wie stehst du denn überhaupt zu ausländischen Mitbürgern in Deutschland? Ich kann dir ganz offen und ehrlich sagen, ich habe sehr gute Bekannte, die türkischer Abstammung sind und da komme ich super mit klar. Und wir haben also auch Bosnier, ja, die wir kennen. Wir haben also Serben, die wir kennen. Mhm. Ja, und die sagen ganz einfach zu den Kanakern. Kanakern, die also im Grunde genommen... Wer sagt das zu wem? Ich sag jetzt Bosnier oder eben halt Türken sagen also im Grunde genommen zu irgendwelchen Islamisten, also Türken, die eben halt einen anderen Glauben haben, mhm, zu Islamisten, das sind Kanaker. Ach so, also die distanzieren sich eben auch, natürlich die meisten distanzieren ganz sich genau davon. Natürlich, klar. Richtig. Darf ich dich fragen, welcher politischen Richtung du dich zuordnest? Ja, ich sag's ja ganz offen und ehrlich. Ich war also im Grunde genommen vorher SPD-Wähler. Mhm. Und nach Schröder habe ich nur mal eben halt gedacht, dann wählst du weiter eben halt eine linke Partei. Mhm. Und dann kannst du dir denken, welche. Also du bist die Linkspartei. Du hast die Linkspartei gewählt in den letzten... Habe ich gewählt und die haben eben halt auch mittlerweile eine andere Einstellung, das heißt mittlerweile, die haben eben halt eine andere Einstellung zur Ausländerpolitik und die würde ich eben halt auch nicht mehr wählen. Ne? Und ich habe also bei der letzten Wahl habe ich die AfD gewählt und werde also auch zukünftig die AfD weiter wählen. Das heißt, du bist ein Hin- und Her-Wähler von SPD, ja, Linke, richtig, ja, AfD. Würdest Man du dich... wählt ja auch seine Interessen, Domian. Ja. Wir wohnen also irgendwo auch im Brennpunkt hier. Welche Interessen? Welche Interessen siehst du gestört durch den Islam? Deine persönlichen Interessen? Kriminalität in erster Linie. In erster Linie Kriminalität. Mhm. Ja. Und ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, wenn Syrer rüberkommen nach Deutschland, die auf der Flucht sind, herzlich willkommen. Absolut. Ja, aber wenn ich höre, dass Rumänen hier in Deutschland irgendwo räubern und so weiter oder einbrechen, da fehlt mir jedes Verständnis, ja, dass also da, und jetzt muss ich also eben halt auch nochmal kurz dazu sagen, dass die Pegida ja in erster Linie gegen Islamismus und nicht im Grunde genommen dagegen ist, was also irgendwo Ausländer betrifft. Mhm. Es geht also ja nur um den Islamismus. Ich habe mir vor... Also heute nicht, aber vor ein paar Wochen die Internetseite von Pegida angeschaut. Und da gab es, glaube ich, so 9-Punkte-Statement. Und diese 9 Punkte sind völlig in Ordnung. Da kann man sich ja, das kann jeder vernünftige Mensch fast schon unterschreiben. Nur, und das frage ich dich jetzt auch, das Unangenehme an dieser Bewegung ist ja, dass sie instrumentalisiert wird oder organisiert wird oder maßgeblich nach vorne gefahren wird, wirklich von politischen Strömungen, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Nämlich das ist vollkommen richtig. Von NPD, von Nationalsozialisten, ich will mal sagen, ich mag gar nicht das Wort ausdrücken, also was für ein Gefühl hast du, dass du mit diesen quasi zusammen dann in einem Boot sitzt und die Fahnen schwenkst? Das finde ich im Grunde schrecklich. Mhm. Aber letztendlich sage ich mir auch ganz einfach, was die Presse und was im Grunde genommen jetzt in den letzten Tagen oder besser gesagt heute irgendwo gezeigt im Fernsehen gezeigt wurde und was auch Frau Merkel gesagt hat, dass das also ebenso irgendwo abschreckend ist. Das Schlimme an dieser Bewegung ist ja, dass das auch nach draußen ins Ausland ein Signal geht, die Deutschen werden jetzt wieder Rassisten. Und das wollen wir doch aber alle. Aber Domian, in Frankreich ist es da auch nicht anders. Wie? Sogar wahrscheinlich noch viel schlimmer wie in Deutschland. Ja, wobei wir und natürlich... ich finde es gut, dass sich in Deutschland eben halt mal Menschen auflehnen und sagen ganz einfach, dieses gehört nicht nach Deutschland. Ja. Es kann einfach nicht sein, dass also irgendwo in Wuppertal irgendwelche Leute auf der Straße stehen und Frauen verurteilen, weil sie im kurzen Rock rumstehen. Ja. Oder rumlaufen. Nun muss man, stehen ist noch was anderes, meine Güte. Nun muss man in Deutschland sehr vorsichtig sein mit dem Rassismus, denn gerade wir haben in unserer Vergangenheit da hat der Rassismus zu dem Schlimmsten geführt, was es überhaupt gegeben hat. Aber damit muss doch mal Ende sein. Naja, ein Ende soll nicht sein. Man soll nicht die Augen vor der Gegenwart verschließen. Was wünschst du dir denn jetzt konkret von der deutschen Politik? Ich wünsche mir ganz einfach, dass irgendwo wieder Grenzen zugemacht werden. Dass also Wir haben in der EU ja mittlerweile für EU-Bürger offene Grenzen. Dass dort auch die Grenzen wieder geschlossen werden, dass Leute kontrolliert werden, die da sind reinkommen, die wirklich Not benötigen, dass Menschen, die also in keinster Weise nach Deutschland kommen, um eben halt unser Sozialgesetz irgendwo ausnutzen. Mhm. Das wünsche ich mir. Dass also eben halt die Grenze da ist, um Leute letztendlich aufzunehmen, die also wirklich Hilfe benötigen. Das ist vollkommen klar, das ist vollkommen richtig, egal aus welchem Land die kommen. Das unterstreichen wir nochmal, dafür bist du schon, dass man Flüchtlinge, die aus schlimmsten Krisengebieten kommen, wie aus Syrien, dass man da sagt, ja, ihr vollkommen könnt richtig. Hier sein und wir helfen euch. Vollkommen richtig. Das sind so theoretische Äußerungen, die du jetzt gerade formuliert hast. Spürst du denn am eigenen Leib eine Bedrohung? Oder einen großen Nachteil durch den Islam, sofern es den Islam... Durch den Islam nicht, aber eben im Grunde genommen, also durch offene Grenzen. Aber ich meine, da habe ich im Vorfeld also mit deinem Mitarbeiter nicht drüber gesprochen. Und ich will das also jetzt auch nicht vertiefen, das wäre ein anderes Thema. Mhm. Nein, aber ich habe eben halt Angst durch den Islamismus, dass wir also da im Grunde genommen also irgendwo... Schwierigkeiten bekommen und was eben halt auch eben halt außerhalb Europas passiert, dass das eben halt nicht irgendwo zu billigen ist. Ist dir bewusst, dass eine solche Bewegung wie Pegida durchaus auch den rechten Pöbel aktiviert und vielleicht noch mehr auf die Straße bringt und ein größeres Sprachrohr für den rechten Pöbel wird? Mit Sicherheit. Nimmst du das billigend in Kauf? Ich meine, das ist eine Frage, die du mir da irgendwo stellst, wo ich ganz einfach sagen würde, im ersten Moment ja, weil es eben halt so wenig Deutsche gibt, die auf die Straße gehen und die eben halt nicht so denken, wie diejenigen, die du gerade angesprochen hast. Also ich nehme mal zur Kenntnis... Die Masse würde es wahrscheinlich machen. Ich nehme zur Kenntnis, dass du jemand bist, der nicht zum rechten Pöbel gehört, ehemaliger SPD-Wähler oder linken Wähler, dein Unbehagen, wie immer das auch im Detail begründet sein mag, zum Ausdruck bringen möchtest. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass man darüber auch spricht. Und vielleicht machen auch unsere Medien den großen Fehler, dass auch die großen etablierten Parteien, dass sie diese Stimmung, die ja auch da ist, nicht genug ernst nimmt und mit den Menschen nicht spricht und nicht versucht, auch Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist das Problem. Vor allem nicht nahe bringt, Domian. Mhm. Man sollte ganz einfach sagen, alle, die also wirklich nach Deutschland kommen und haben Hilfe, wirklich Hilfe nötig, den sollte man also auch irgendwo helfen. Aber ich frage mich auch ganz einfach, warum kann man diese Hilfe nicht ins Ausland schicken? Warum kann man diese Hilfe... Ich spreche jetzt weiche ich ein klein wenig wieder vom Thema ab. Warum kann man die Hilfe nicht nach Rumänien schicken? Okay, ich habe das verstanden, was du meinst. Noch eine Frage zum Schluss, Jürgen. Du sagtest, dass du auch mit türkischen Leuten oder mit muslimisch gläubigen Menschen befreundet bist oder im Bekanntenkreis. Wir haben sogar Ausländer im Haus wohnen und unser Haus ist unser Haus, also ist Eigentum. Wir haben also Ausländer im Haus wohnen. Ich habe nichts gegen Ausländer. Wissen die deine Position auch? Ich denke schon. Und die teilen eben halt also auch meine Meinung. Ja. Jürgen, hier kann man offen reden. Hier kann man offen reden, wie du siehst, in dieser Sendung. Mhm. Du hast deine Meinung gesagt. Ja. Und ich danke dir für die sachliche... Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne. Wir sind uns der Gefahr bewusst, ne? Dass das ein dünnes Eis ist, auf dem du da gehst. Nein, also ich bin der Gefahr bewusst, auf welchem dünnen Eis wir im Grunde genommen in Deutschland gehen. Von der anderen Seite her, hier gehen irgendwann mal Bomben hoch und so weiter. Mhm. Nicht jeder Islamist ist im Grunde genommen gewalttätig. Aber man sollte da also versuchen, wirklich noch konzentrierter drauf zuzugehen. Gut. Ein klares Wort von Jürgen. Aus Mülheim an der Ruhr, hast du gesagt. Ja. Dass du da musst. Ich danke dir. Wünsche dir alles Gute, Jürgen. Ich dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. So, dann geht's gleich politisch hier los. Und wir haben einen Anrufer, der ist 25 Jahre alt und heißt Tarkan. Hallo Tarkan. Ja, hi Domian. Hi. Zu dem besagten Thema gerade oder ein anderes Thema? Nein, also mein Thema ist halt, dass ich Angstfremde habe und dass du was? Es halt nicht gut geht. Ah, verstehe. Dann, dass du Angstgefühle, Zustände hast? Ja, also ich wurde aus der Haft entlassen, neu. Ja. Ich war im Knast. Wann? Und wie lange? Ja, ich war 3 Jahre und 4 Monate, 5 Monate ungefähr. Ja? Und wann bist du rausgekommen? Ja, seit 8 Monaten, 8,5 Monate bin ich ungefähr wieder draußen. Seit 8 Monaten oder nach 8 Monaten schon? Nein, ich war 3 Jahre und 4 Jahre im Knast. Okay, und bist rausgekommen, voriges Jahr? Ja, genau, vor 8, 9 Monaten wurde ich jetzt entlassen. Ah, alles klar. Weswegen warst du im Knast? Ja, wegen Raubüberfall. Mhm. Aber ich habe den Raubüberfall nicht selber gemacht, ich habe den machen lassen, sage ich mal so, weil ich habe den halt die Waffe in die Hand gegeben, ich habe den, ein Messer war das, war ein Messer, ich habe den halt das Messer in die Hand gegeben und die Kleidung und alles Mögliche. Also du warst gar nicht selbst dabei, als das gemacht wurde? Ja, ich war zwar dabei, aber ich war draußen. Okay, was? Ich stand draußen. Wer wurde denn da überfallen? Ja, eine Spielhalle war das und die haben die dann halt überfallen. Hm. Zwei Leute? Ja, genau, zwei Leute. Wie viel haben die erbeutet? Knapp 2.000 bis 3.000 Euro knapp. Das war ja nicht doll. Ja. Und ist jemand zu Schaden gekommen? Nein, zu Schaden ist niemand gekommen. Mhm. Also die haben da keinen angegriffen, haben halt nur gedroht so. Mhm. War auch von vornherein schon abgemacht, dass da auf jeden Fall keiner verletzt werden sollte. Falls irgendwas passieren sollte, halt im schlimmsten Fall, dass sie dann halt wieder rausgehen und abhauen. Wie lange war das eigentlich geplant. Verstehe. Wie lange hat es gedauert, bis man euch dann gefasst hat? Ja, was heißt uns? Man hat sie gefasst. Mhm. Und die Polizei war ja schon davor schon auch hinter mir her und die haben auch davor schon gesucht, wollten mich auch davor schon halt einbuchten, sag ich mal so, ne? Weil die hatten davor schon was gegen mich. Aber die haben und ja nicht mal einfach was gegen dich, sondern du musst dann ja auffällig gewesen sein. Ja, ich habe früher ganz, also vor dem Raubüberfall habe ich auch schon ein paar Sachen gemacht und wurde ich ja nicht erwischt, sag ich mal so jetzt, ne? Ja. Auch räuberische? Nein, keine, nicht sowas nicht. Halt so sondern? Paar andere Sachen, sag ich mal so jetzt, ne? Was? Ne, sag mal, jetzt raus damit. Also zum Beispiel, ich habe im großen Stil gedealt, sag ich mal so, ne? Gedealt? Ja. Okay. Mhm. Hab halt Ware verkauft, sag ich mal so auch. Ja, und Ware heißt Rauschgift oder einfach irgendwelche gestohlenen Waren? Genau, gestohlene Waren, sag ich mal, Autoteile. Ah ja. Mhm. Ja, Parfüme und sowas halt, ne? So, dann haben sie dich dann irgendwann erwischt und dann gab's die Haftstrafe. Ja. Und jetzt bist ja, du. Nicht, die haben mich nicht erwischt. Also die wurden erwischt, die zwei. Mhm. Und die haben dann ausgepackt. Die haben dann halt gesagt, dass ich das alles geplant habe, dass ich das alles gemacht habe, dass das mein Plan war, dass sie das eigentlich nicht machen wollten, was gelogen ist, was die machen auch wollten. Ja, und haben mich dann halt so als Kopf der Bande dargestellt hat, sag ich mal so, ne? Fühlst du dich zu Unrecht verurteilt? Ja, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Also Mitschuld hast du auf jeden Fall. Ja, na klar, ich hätte gedacht, okay, ich nehme die Strafe auch dann gerne an, sag ich mal so, ne? Okay, ich hab's gemacht, ich stehe dazu. Warum bist du denn nicht mit da reingegangen und hast die vorgeschickt? Ja, weil, ich sag mal so, die waren halt so eine Klasse unter mir, sag ich mal so. Mhm. Gut. Ich hab das halt, wenn ich zu denen gesagt hätte, machen die das andere, hätten die das andere auch gemacht. Du kamst dir vor wie der Boss. Genau. Ja. Aber der Boss muss eben auch bestraft werden für das, was die Untertanen machen. Insofern ist es völlig okay. Ja, aber die Untertanen sollten auch dafür bestraft werden. Was haben die denn bekommen? Bewährung. Ja. Weil sie halt viele Leute verraten haben, wurden die halt nicht verknackt, ne? Haben sie Bewährung bekommen. So, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass du Angstzustände hast, seitdem du aus dem Knast bist. Ja, was heißt Angstzustände? So, dass es da drin ist, das ist halt anders. Da drinne, falls mal irgendwas passieren sollte, geht man in die Dusche und klärt man das. Aber hier draußen kann man sowas nicht machen. Wie klärt man das in der Dusche? Ja, halt, da schlägt man sich. Ja. Der Verlierer geht dem Gewinner aus dem Weg. Mhm. Also. So, und wie läuft das jetzt, wo du wieder draußen bist? Wie läuft das hier? Ja, hier läuft das anders. Hier läuft alles schneller. Hier ist alles vorangegangen. Das Leben ist hier drinnen. Ich war für mich, ging es weiter, aber hier draußen, wie soll ich das sagen, das Leben ist einfach schnell, schneller hier draußen, ne? Viel, viel schneller, da ist es ganz anders. Da bist du 23 Stunden in der Zelle und Ruhe hast du eine Stunde, eine Freistunde bist du am Hof und das war's. Ja, ja klar, du bist geschützter im Knast letztendlich. Es wird alles für dich gemacht, du bist umsorgt, du hast eine feste Struktur für den Tag. Und hier musst du alles alleine stemmen. Alles. Hast du irgendwann mal einen Schulabschluss gemacht oder was gelernt? Nein, ich wurde aus 6. Klasse wurde ich von der Schule geschmissen. Warum? Ja, Klassenkonferenz, hat einen Unsinn gebaut. Bin nicht zur Schule gegangen, hab beleidigt, hab die Schüler geschlagen, hab halt einen Unsinn gebaut. Hättest du denn die Chance gehabt, im Knast irgendwas nachzumachen? Ja, hab ich ja, ich wollte ja. Ich hab da 3 Monate in Münster. Kannst du Schule machen? Und da habe ich die Schule geht 6 Monate. Ja. Ich habe aber nur 5 Monate habe ich Schule gemacht. Den letzten Monat gab es dann halt ein Problem da und dem bin ich dann halt nicht aus dem Weg gegangen. Ich war in der Haft halt nicht so wie jetzt. Da war ich aggressiv. Das heißt im Klartext, du hast nichts in der Hand, du hast keinen Abschluss. Nein, null. Okay. Nichts. Ja, ich war in der Haft anders. Ich war sehr, sehr aggressiv. Ich bin auf die Beamten losgegangen. Mhm. Ich habe meine Mithäftlinge, ich habe die geschlagen, ich habe mich da geprügelt, ich habe da Geschäfte drinnen gemacht. Schön bescheuert, ne? Im Nachhinein. Ja, klar. Hattest du eine Chance, was zu machen. Und okay, das hier ist jetzt, das Kind liegt im Brunnen. Was hast du? Ja, ich sag mal so, es ist leicht zu sagen, wenn man da nicht war, man hat eine Chance zu machen. Aber im Endeffekt so, es ist nicht wie draußen, das ist ein Kampf da drin, sage ich jetzt mal so, ne? Das ist nicht leicht, also wie andere denken. Oder ist mir völlig klar. Ich kenne das. Außerdem haben mir hier schon genug Jungs erzählt, die ihre Abschlüsse im Knast nachgemacht haben. Aber jetzt egal, ist jetzt Vergangenheit. Was hast du in den letzten Monaten jetzt in der Freiheit gemacht? Nichts. Das ist zu schnell, ich komme damit nicht klar. Für mich ist das zu. Zu schnell. Versuch nochmal zu erklären, was du mit zu schnell meinst. Ich meine damit zu schnell. Früher hat die Leute sind alle weitergekommen. Ich bin stehen geblieben. Mhm. So. Sag ich mal so. Ja, ich weiß nicht. Das ist, was meinst was du? Die was wissen mein... oder was passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Was meinst du mit weitergekommen? Die haben zum Beispiel, sag ich mal, viele haben eine Familie gegründet, viele sind verheiratet, viele sind in einem festen Job, bauen keine Scheiße mehr. Mhm. Ja und. Hast du noch ich Kontakt? Kann nicht unter Leute. Ich kann, das ist mein Problem. Jetzt, das ist mein größtes Problem. Ja. Ich kann nicht unter Leute. Ich kriege Schweißausbrüche. Verstehe. Ich will einfach wieder um mich hauen so. Ja. Hast du eine eigene Wohnung? Nein, ich wohne bei meinen Eltern. Was sagen deine Eltern zu diesem Problem, zu deinen Ängsten? Ja, den kannst. Wie soll ich denn das erklären jetzt? Ne? Das kann man denen nicht sagen so. Die verstehen sowas nicht. Nehmen das nicht wirklich ernst. Nein, die verstehen sowas nicht. Mhm. Für die halt musste man sein. Mhm. So. Die sind noch alte Kopf, sag ich mal so. Hast du schon wieder Kontakt aufgenommen mit irgendwelchen alten Kumpels von früher? Die auch heute noch irgendwelche krummen Sachen machen? Ja. Das solltest du ganz schnell unterlassen. Du weißt warum? Ja, klar. Du weißt, dass du im Nu wieder in der ganzen Mühle drin steckst und nächstes Jahr bist du wieder im Knast. Ja, kommt schnell, also. Gar kein, ich sag dir, das kommt zu schnell, das glaubst du gar nicht. Ich nehme das total ernst, was du sagst, mit deinen Ängsten. Ich finde, das muss man ernst nehmen. Und ja, bei mir halt, mit den Leuten halt, die ich noch von früher kenne, die noch Scheiße bauen, das sind halt die einzigen, die auch verdeckt sind. Wenn ich mit denen rausgehe, zum Beispiel, kann nicht in die Stadt, sag ich mal so. Und wenn ich da gehe, dann gehe einmal hin und zurück, als ob ich 5 Stunden Sport gemacht hätte, so halt Schweißausbrüche. So. Und wenn ich mit denen bin, die sind in der Ecke, wir sind nachts, wir treffen uns da, wir rauchen uns gemütlich einen Joint und wir sind ganz alleine unter uns, wir 2 oder 3. Mhm. So. Mhm. Du hast einen Bewährungshelfer. Ja, aber, ja. Sag mal. Nicht das Wahre, ne? Nicht das Wahre. Das heißt, du hast das Gefühl, du hängst ganz alleine in der Situation. Ja. Du bist ja erst 25 Jahre alt. Ja, und ich will mein Leben in den Griff kriegen. Ich will. Das wollte ich gerade fragen. Ich habe auch versucht. Das wollte ich fragen. Ich habe eine Freundin, die mich wirklich unterstützt bis zum geht nicht mehr, die alles für mich machen würde. Was rät deine Freundin dir? Meine Freundin sagt, komm, ich helfe dir, wir gehen zusammen spazieren, wir fangen langsam an, aber ich liebe diese Frau nicht, ich will diese Frau nicht, aber sie liebt mich sie wird alles für mich machen. Ach, liebe sie halt nicht. Du liebst sie nicht. Nein, aber sie weiß das nicht. Sie denkt, wir sind immer noch zusammen. Warum bist du dann mit ihr noch zusammen? weil ich sie nicht verletzen will. Aber ich war in Haft, war ich nicht. So Haft war mir das scheißegal. Ja. Aber jetzt anders. Ich will sie halt nicht verletzen. Sie geht kaputt dadurch. Vielleicht willst du sie auch nicht verlieren, weil sie ja schon auch ein Halt in deinem Leben ist. Weil ja. Irgendwie. Ja, aber ich liebe sie zwar nicht, aber... Ja. Tarkan, ich sag's nochmal, dass ich das sehr ernst nehme, was du sagst. Und ich finde, dass du von außen gute Hilfestellung jetzt brauchst, sonst bist du in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr wieder im Knast. Und ja, ich war ja schon beim... Und diese Hilfestellung muss bedeuten, einmal brauchst du eine psychologische Hilfestellung und zum Zweiten brauchst du eine Hilfestellung von jemandem, der dir hilft, ins Leben zu kommen. Hättest du denn den, ich frag dich mal jetzt so, hättest du den Ehrgeiz und den Willen, jetzt hier draußen einen Schulabschluss nachzumachen? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Du hängst ja nur zu Hause rum. Da könntest du auch in die Schule gehen. Ja, aber das wäre für mich schon Schule, viele Schüler und viele Leute. Ja, ja, deswegen musst du erstmal diese... Ja, wäre gar keine Frage. Ich bin da wieder... Ist mir völlig klar. Das heißt, diese Angstzustände, die müssen erstmal weg sein, damit du das andere überhaupt hinkriegst. Du hast einen verdammt harten Weg vor dir, wenn du es ernst meinst. Wenn du bereit bist, wenn du bereit bist, diesen harten Weg zu gehen, dann hast du eine Chance, das zu schaffen. Aber ich würde diesen Weg zu 30-20% für mich gehen. Aber der Hauptgrund, für den ich diesen Weg gehen würde, wäre meine Mutter, weil sie hat wirklich draußen, wo ich draußen war, ich war wirklich, ich wäre ein richtiges Arschloch. Mhm. Ich war unfreundlich zu meiner Mutter und sie hat mich wirklich, ne, man darf im Haft nur dreimal im Monat einen besuchen und meine Mutter hat mich 3 Jahre, 4 Monate, jedes Mal, sie hat keinen einzigen Termin ausgelassen, nicht einen, und ich war so respektlos gegenüber meiner Mutter, wo ich draußen war, keinen einzigen Termin hat diese Frau wirklich ausgelassen. Deine Mutter? Nicht, sie hat mich unterstützt bis zum geht nicht mehr. Ohne sie wäre ich da drinnen mit Garantie kaputt gegangen. Ich freue mich sehr, dass du so etwas erlebst, dass du so eine gute Mutter hast. Das hat nicht jeder. So eine Mutter hat nicht jeder. Ja, und auch meine Geschwister, das finde ich schon mal sehr toll, dass du das so siehst, was deine Mutter für dich ist und welche Liebe sie zu dir, zu ihrem Sohn hat. Dann tu es für deine Mutter. Du hast deine Mutter genug enttäuscht schon im Leben. Was meinst du, was du deiner Mutter eine Freude bereitest, wenn sie sieht, dass du es ernst meinst und dass du einen Schulabschluss nachholst? Ein größeres Glück kannst du deiner Mutter gar nicht schenken. Was es mich kostet, nur ein kleines Lächeln, was wirklich von ihr von Herzen kommt, was ich für sie gemacht habe, würde mir reichen. Dann würde mir vollkommen reichen. Tarkan, dann sind wir uns ja schon einig. Du musst ran. Ja. Du musst ran. Du hast so viel Scheiße gebaut. Jetzt mach es wieder gut. Jetzt wird dich mein Psychologe, wir haben einen neuen Psychologen, der heißt auch Jürgen, der ruft dich jetzt an. Und der hat mitgehört und der wird dir jetzt gezielt Tipps geben, wohin du dich wenden könntest, was du unternehmen sollst und so weiter. Wird dir Adressen an die Hand geben und dann musst du es selbst aber machen. Ich danke Ihnen wirklich, danke Ihnen. Und darf ich dir was fragen? Ja, gerne. Kriege ich auch ein Autogramm von Ihnen, weil ich war in Hamm meine ganze Haftzeit, ne? Ja. Jeden Tag musste ich um 1 Uhr bin ich wach, um Ihre Sendung zu sehen, ehrlich. Tarkan, ja klar, du gibst die Anschrift dem Jürgen gleich. Genau, und darf ich meine Schwester und meine Mutter grüßen? Ja, bitte. Mama, ich grüße dich und Chimen, ich grüße dich auch. Und ich grüße alle Jungs aus der Vormünzler. Gut, Tarkan. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Alles klar, tschüss. Vielen Dank. Ciao, tschüss, viel Glück. Ciao. So, dieser Gruß war heute eine Ausnahme. Nicht, dass jetzt jeder damit ankommt. Tarkan durfte das jetzt. Alex, 27, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Alex, was geht's bei dir? Ich wollte mit dir über den doch sehr frühen Alkoholtod meiner Schwester reden. Deine Schwester? Wie alt ist deine Schwester geworden? 32. Und wann ist sie gestorben? Im April 2013. Ah ja. Ja. Ja, das war... Der Grund meines Anrufs ist auch eher, dass ich jetzt nicht über mich reden will, sondern Alkoholsüchtigen aufzeigen möchte, was sie ihren Angehörigen eigentlich damit antun. Und dass es vielleicht dann auch ein Stück dabei hilft, die Sucht einzusehen. Und ja. Wie lange war deine Schwester denn alkoholabhängig? Also sie hat nie gerne ins Glas gespuckt, sagen wir mal so. Nur die letzten 3-4 Jahre, die waren doch sehr exzessiv. Also da hat doch Bier oder Wein nicht mehr gereicht, aber ansonsten zum Schluss 1,5 bis 2 Flaschen Wodka. Wie viel? 1,5 bis 2 Flaschen. Pro Tag? Pro Tag. Das heißt, sie hat sich wirklich totgesoffen? Sie hat sich totgesoffen, ja. Mhm. Das war für mich ganz schwer, weil ich habe wirklich Jahre gekämpft wie ein Löwe, im Guten und im Bösen, um sie da rauszukriegen. Nur du hast mit ihr über ihre Sucht gesprochen und diskutiert? Gesprochen. Ich bin ein paar Mal mit der Polizei da gewesen, weil sie Selbstmordgedanken geäußert hat. Und ich dachte, das ist jetzt der Punkt, wo man einhaken kann. Mhm. Dass sie mehrmals im Landeskrankenhaus zwangseingewiesen wurde. Aber das waren alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Gab es denn ernsthafte Versuche, ihrerseits da rauszukommen? Ja, sie hat einmal eine Reha gehabt und das hat auch alles ganz gut angeschlagen, sag ich mal. Da war sie, ich glaube, 7 oder 8 Wochen. Mhm. Und die war wie ausgewechselt, wo sie wieder gekommen ist. Sehr schlank, sah gesund aus, sportlich. Wie lange hat es dann gedauert, bis sie wieder rückfällig wurde? Ein halbes, dreiviertel Jahr. Ja. Ja, was halt nur so ein bisschen, was ein bisschen kurios ist, wo wir angefangen haben, die Wohnung da aufzuräumen, auszuräumen, dass die Nachbarin dann sagte, dass wohl seit letztem halben Jahr einen gehabt hätte, der ist immer besuchen gekommen, ist auch wesentlich älter, so um die 60, der ja auch immer den Sprit dann mitgebracht hat. Der hat selber nichts getrunken. Mhm. Ja. Den hast du aber nie kennengelernt, diesen Mann. Den habe ich. Ist zu meinem Glück und zu seinem Glück jetzt im Nachhinein glaube ich auch, dass ich den nie kennengelernt habe. An was letztendlich ist deine Schwester gestorben? An Leberzirrhose oder? Ja, eine Leberzirrhose hat sie nicht, aber sie hat halt eine Hepatitis und auch die Nieren, die haben nicht mehr mitgemacht. Sie ist wohl mit Atemnot ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und ist dann, wie der Arzt auch sagte, ziemlich schnell reanimationspflichtig geworden. Was mir eine ziemlich lange Zeit, wo ich mit zu kämpfen hatte, weil ich das letzte Vierteljahr gar keinen Kontakt mehr mit ihr hatte, dass ich dachte, ich will von ihr nichts mehr wissen, kann sich gerne melden, wenn sie ihr Leben wieder auf der Kette. Mhm. Was ja aber keine Böswilligkeit von mir ihr gegenüber war, ja, das war eigentlich reiner Selbstschuss, weil ich bin auch nur noch wohl durch die Gegend gerannt. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon diese typische Co-Abhängigkeit ist, aber Ach so, das heißt, du hattest dann ein schlechtes Gewissen, dass du sie quasi in der letzten Phase ihres Lebens, was du ja nicht ahnen konntest, alleine gelassen hast. Ja, also mir war schon klar, dass ich sie irgendwann zu Grabe tragen werde. Mir war auch klar, dass ich keine 80 bin, wenn es soweit ist. Nur wo dann der Anruf von meiner Mutter kam, das hat mich getroffen wie ein Blitz. Ja. Mhm. Allerdings hast du das schon durchaus richtig gemacht, Alex. Der Kopf weiß das, aber was das Herzchen sagt, das ist immer so eine andere Geschichte. Hast du denn jetzt, das ist ja jetzt doch schon eine Weile her, damit Frieden geschlossen oder hast du immer neue Schritte? Ja, ich sag mal so, ich habe meinen Weg gefunden, weil es für mich so, ich war jetzt fast ein Jahr nicht mehr im Friedhof. Das kann ich im Moment nicht. Das geht nicht. Das konnte ich früher besser, ich weiß auch nicht, wie da. Ja, bist du denn in diesen vielen Jahren des Kontaktes und der Betreuung auch mal in Gefahr gestanden, alkoholabhängig zu werden? Nein. Also eben die aus der Redaktion, die hatten auch gefragt, wie ich zum Alkohol stehe. Ich sagte mal, ich habe da ein normales Verhältnis. Das ist halt nur mal eine Volksdroge, aber es ist jetzt nicht so, als wenn ich da, also ich bin da schon kuriert in der Hinsicht, ja. Wie war das für dich, als du dann das erfahren hast und die Beerdigung mitmachen anwesend warst bei der Beerdigung? Wie hast du das empfunden? Also bis zur Beerdigung war es hart. Das war irgendwie so, als wenn ich weiß nicht, als würde die Erde stillstehen. Ja. Ich habe auch nur noch funktioniert und mit der Beerdigung, ja, wo ich auch die Urne getragen habe, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, so auch als keine Wiedergutmachung. Mhm. Ja. Als Wiedergutmachung, weil du nicht bei ihr warst? Ja, weil ich halt so hart zu ihr war. Ja, ich musste mir nicht mal vorstellen, wie das für sie ist, wie sie dann irgendwo in der Ambulanz liegt und das Gefühl hat, ganz alleine zu sein. Jetzt mittlerweile glaube ich zu wissen, dass sie weiß, dass sie eben nicht alleine war und dass es auch nicht so gemeint war, wie ich es gesagt habe. Was glaubst du denn, was diese junge Frau so sehr in den exzessiven Alkoholkonsum getrieben hat? Ja, ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es schwer, die Kurve zu kriegen. Ja, Warum hat es angefangen? Hatte sie große Probleme in Ihrem Leben? Ja, das weiß ich nicht. Also er war schon immer so ziemlich extrem. Ja, es war eine Zeit lang mit Drogen ziemlich extrem. Und er hat eine Ausbildung im Hotelfach gemacht. Und ich sag gerade, so Gastronomieberufen, ja, wenn man immer von Alkohol umgeben ist. Ich weiß nicht, ob es über die Schiene gekommen ist. Und mittlerweile glaube ich, halt gerade auch mit dem Ableben von jungen Menschen, auch Kindern, glaube ich einfach, dass die Leute eine Aufgabe hier haben. Und wenn sie die Aufgabe erledigt haben, dürfen sie gehen. Mhm. Also soweit ich jetzt mit meiner Schwester, ich habe noch einen kleinen Bruder und der war dem Alkohol auch nicht sehr abgeneigt. Das halt so, das Laufen ist cool, ja, in dem Alter. Ja. Und mittlerweile ist er da auch komplett von weg. Achso, das war eine große Abschreckung. Und du siehst deinen Sinn in dem Tod deiner Schwester, dass zumindest dadurch dein kleiner Bruder zur Vernunft gekommen ist. Richtig. Ja. Richtig. Muss dem Ganzen irgendwie einen Sinn geben. Das hört sich vielleicht ein bisschen kühl an für den einen oder anderen. Jetzt hast du ja eine große Erfahrung, wie man mit einem Alkoholiker umgeht, wie man sich verhält. Würdest du im Nachhinein sagen, du würdest das genauso wieder machen, wie du es gemacht hast? Ja, die Frage stelle ich mir zwischendurch immer noch. Ich glaube, ich habe wirklich alles versucht. Ja. Was war dein größter Fehler in dieser Zeit? Vielleicht war mein größter Fehler, dass ich nicht früh genug hart geworden bin. Dass du nicht früh genug hart geworden bist. Genau. Das heißt, noch eher fallen lassen, noch eher konfrontieren mit klaren Konsequenzen. Ja, ich glaube einfach, dass dieser Point of No Return, sagt man so schön, dass der einfach überschritten war. Mhm. Ja, das sagen ja alle Fachleute auch, dass man eben diese Härte irgendwann zeigen muss, obwohl einem das total leicht ist. Schwer ist. Ja, genau, als Angehöriger ist das... Ich sag mal, wenn die Leute in der Opferrolle drin sind, das bestärkt die ja, oder die Gefahr besteht, ja. Also ich bin der Meinung, bei einem Alkoholkranken, wenn man den fallen lässt, entweder kriegt er die Kurve oder das Ding fährt voll vor die Wand. Mhm. Ja. Aber das sind auch die einzigen beiden Möglichkeiten, die man hat. Ja. Das hat man auch immer wieder, die Leute müssen selber einsehen, dass sie ein Problem haben und... Ja, ich finde das wichtig, was du sagst, Alex. Natürlich hören uns auch viele Leute zu, die auch einen Partner haben oder einen Freund, der Alkoholiker ist. Und ich habe ja mit so vielen auch hier schon gesprochen. Und die stehen alle vor dem gleichen Problem. Was soll ich machen? Wie lange soll ich versuchen, der Person zu helfen? Vielen tut es total leid, jemanden fallen zu lassen, wenn es vielleicht sogar das eigene Kind ist. Aber ich glaube, es ist immer der richtige Weg. Und ja, es gibt da keinen Königsweg. Und da fallen lassen ist wirklich schwer. Lieber Alex. Aber es geht nicht anders. Und ich freue mich, dass du zumindest für dich jetzt so eine Ebene gefunden hast, dass du deinen Frieden gefunden hast. Es hat lange gedauert. Viele, viele schlaflose Nächte. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Wir freuen uns, dass dein kleiner Bruder nicht alkoholabhängig geworden ist. Ja. Das ist sehr gut. Ich wünsche dir alles Gute, Alex, und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke. Kannst du ein Autogramm haben, geht das? Wir rufen dich gleich nochmal an, wegen der Anschrift. Super. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Alles Gute. Super danke Sache, dir. Die du machst. Und ich hoffe, ich konnte das damit jetzt ein bisschen unterstützen. Ja, super. Ich danke dir sehr. Alles Gute, Alex. Wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Ciao. 1:50 Uhr. Und hier ist die Carola. Die Carola ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Carola. Liebe Carola, um was geht's? Ja, ich glaube, die Sache hat zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite bin ich verliebt in meinen Chef. Ich mag ihn sehr. Und er hat mir am Freitag auch im Vertrauen erzählt, dass er seit 3 Monaten eigentlich von seiner Frau getrennt ist. Mhm. Und die andere Seite ist, dass ich auch noch immer in einer Beziehung bin und eigentlich seit über einem Monat weiß, dass ich das beenden muss, weil ich einfach nur noch in seiner Gegenwart absolut aggressiv bin. Wie lange bist du in der Beziehung schon? Das sind jetzt 7-8 Monate. Ach so, das ist ja noch recht frisch. Ja, aber wir haben ganz unterschiedliche Lebenskonzepte und das und steht eigentlich schon länger fest, dass das zu beenden ist, unabhängig von der anderen Geschichte leider. 8 Monate in Beziehung und seit wie vielen Monaten weißt du, dass du in den Chef verliebt bist? Das war so eine schleichende Entwicklung. Also ich kannte ihn schon, bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Ich kenne meinen Chef seit 2006, habe ihn dann sehr lange nicht gesehen, bin dann in meine Heimatstadt zurückgekommen, arbeite momentan auch dort im Haus und er ist der Chef in meinem Nebenjob. Mhm. Und um mein Gehalt ein bisschen aufzubessern, bin ich irgendwann mal runtergegangen, habe ihn gefragt, weil wir eigentlich schon einen netten Umgang hatten, ein nettes Verhältnis hatten, ob er noch jemanden braucht und ich könnte halt an den und den Tagen und ja. Und Das ist so ein Nebenjob, in dem du bist. Das ist kein Hauptarbeitsverhältnis. Nein, das zum Glück nicht. Und ja. Das Gute ist auch, dass es einigermaßen begrenzt ist, weil ich dann im März, Mitte März auch wieder in eine andere Stadt gehe, um weiter zu studieren. Achso, dann ist das hier getrennt, die ganze Sache. Dann ist die Chefbeziehung sowieso weg, hinfällig. Mhm. Und Nochmal eine Frage. Wir waren gerade stehen geblieben, 8 Monate mit dem Freund zusammen. Wann ganz eindeutig sind die Gefühle da für diesen, ich nenne jetzt noch einmal, für den Chef? Ist verschleichend, hast du gerade gesagt? Ja, schleichend. Also seit Anfang November. Ja. Und er hat ja heute, hast du gesagt, im Vertrauen gesagt. Freitag, im Vertrauen gesagt, dass er sich von seiner, was heißt das im Vertrauen gesagt? Das heißt, dass das wohl seit 3 Monaten schon durch ist. Also sie wohnt auch nicht mehr in dem Haus seit 3 Monaten. Und nee, das meinte ich gar nicht. Ich meine, hat das eine Bedeutung? Interpretierst du da etwas rein, dass er dir das gesagt hat? Ich bin eine der wenigen, die es bis jetzt weiß. Glaubst du, dass er in dich auch verliebt ist? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das ist auch mein Problem. Ich kann so etwas nie einschätzen. Wir flirten regelmäßig. Er hat mir zu Weihnachten ein sehr teures Geschenk gemacht. Ich sollte es nicht an die große Glocke hängen. Wie teuer? Um die 450 Euro. Oh, das ist natürlich. Darf ich fragen, was? Was? Ein Schal von Louis Vuitton. Dann hat er deinen Geschmack getroffen? Ich mag Burberry, aber Louis tut's auch. Na gut, aber ein Schal für 450 Euro ist natürlich auch schon mega Luxus. Ja, das ist aber. Er ist auch ein unglaublich einfühlsamer, verständnisvoller Mensch und ich finde ihn als Mensch einfach unglaublich anziehend. Und hat er den anderen auch so teure Geschenke gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, das ist ja schon krass, wenn ein Chef einem, also mein Chef hat mir noch nie einen Schal für 450 Euro geschenkt, aber das ist ja ein Statement, wenn der wirklich sonst keine, oder hat er andere Geschenke den anderen gemacht? Das weiß ich nicht. Ich bin da so ein bisschen außen vor. Ich gehöre nicht zur Standard-Crew. Ich bin Botenfahrerin. Mhm. Und vor dem Hintergrund war auch einfach, also wir hatten immer auch ein sehr gutes Verhältnis halt im Laden und immer ein bisschen auch geflirtet und Sprüche geklopft. Und gehen wir jetzt mal auf die andere Seite des Themas. Deine jetzige Beziehung. Du bist nur noch aggressiv, wenn du mit dem zusammen bist, sagst du? Ja. Warum bist du dann mit dem noch zusammen? Das Problem an der Geschichte ist, wir sind zusammengekommen, als er 30 war und ich bin seine erste Freundin. Und er ist ein unglaublich lieber Mensch und ich weiß nicht, wie ich es ihm vernünftig sage. Es passt nicht, wir haben unterschiedliche Lebensvorstellungen. Es passt, also und es passt das nicht. Das hört sich verfloskelt an, aber es ist so. Unterschiedliche Lebensvorstellungen, du liebst diesen Mann nicht? Du findest ihn nett? Ich dachte, dass ich es tue eine Zeit lang. Ja. Aber es geht nicht. Ich habe auch seit über zwei Monaten mittlerweile nicht mehr mit ihm geschlafen, weil ich es einfach nicht mag, wenn er mich anfasst. Und Carola, du bist eine 30-jährige Frau. Och, mach mich nicht älter, als ich bin. Naja, du weißt, wie ich es meine. Ich meine im Sinne, dass du bist nicht 14, 15. Da musst du klare Verhältnisse schaffen. Das, finde ich, musst du zuallererst in deinem Leben jetzt mal machen, bevor wir zum Chef gehen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe jetzt am 12. noch eine wichtige Prüfung vor mir und danach werden sozusagen die Männer geklärt und geräumt. Aber ich kann halt einfach wirklich seit Freitag nicht mehr vernünftig schlafen. Ich habe heute Schlafmittel genommen. Normalerweise sind die gut für 8 Stunden. Ich habe es auf 4 gebracht. Da sind ja 2 Sachen, die dich belasten. Einmal der, wie gehe ich mit meinem Freund um? Wie kläre ich das? Und die andere Geschichte, werde ich zurückgeliebt? Hat das eine Perspektive und so weiter? Aber fang an der einen Seite erstmal an. Fang in deinem Leben an. Klär dein Leben erstmal. Beende die Beziehung zu deinem Freund. So. Und dann würde ich ein bisschen offensiver an diesen Chef rangehen. Ja, nur die Frage ist, wie offensiv ist zu offensiv? Ich hatte ihn Freitag, er saß neben mir am Freitag auf der Couch und erzählte mir halt weinend, dass er sich getrennt hat. Und zwischenzeitlich hatte ich ihn auf dem Arm. Und es ist so eine bizarre Situation, weil irgendwie 2 Stunden vorher stand ich auf dem Standpunkt, okay, er hat ein gutes Leben. Du könntest gerade mit der ganzen Geschichte so abschließen. Das ist in Ordnung. Ich musste ihm was nach Hause bringen. Er war zu Hause, er war gar nicht im Laden in der letzten Woche. Ich habe ihm was nach Hause gebracht, musste dann nochmal los und bin weggefahren mit dem Gedanken, okay, er erzählt auch von seiner Frau, das ist alles in Ordnung. Das ist gut. Ich passe da nicht rein, er hat ein gutes Leben, das ist in Ordnung. Und gut, dann, aber das ist jetzt alles 2 Stunden anders. Später kam dann halt so der Hammer für mich und eigentlich die verbale Ohrfeige. Ich meine, von wegen Ohrfeige, letztendlich macht dir das doch Hoffnung. Leider, na klar. Natürlich, das ist doch menschlich. So, jetzt sehen wir mal die Fakten. Der schenkt dir zu Weihnachten so ein mega teures Geschenk. Der erzählt dir, dass er sich von seiner Frau trennt. Er liegt bei dir in den Armen und lässt sich trösten. Das ist doch eine wunderbare Grundlage, um weiter initiativ zu werden. Du sollst den ja gleich nicht gleich abknutschen, sondern du kannst ja mal einen Vorschlag machen, dass ihr mal gemeinsam toll was essen geht am Wochenende oder irgendwas unternehmt, damit einfach ein bisschen mehr Privates da reinkommt. Das würde ich an deiner Stelle jetzt schon machen. Nicht mit der Tür ins Haus fallen, logisch. Also ich möchte kein Trostpflaster sein und Nee, das ist schon klar. Ich möchte mich da auch nicht zu sehr aufdrängen, aber ich habe das im Endeffekt eher die Ebene eröffnet. Und deswegen sollst du auch nur so eine Nuance weitergehen, nicht zu viel. Das stimmt, du sollst kein Trostpflaster sein. Du sollst nicht in der Rolle sein der tröstenden Mutti und dann ist der nach ein paar Monaten bei der anderen Frau. Das darf nicht passieren. Aber so einen Tick könntest du vorschlagen, dass man mal zum Beispiel was unternimmt miteinander. Er bereut immer, dass er zu wenig Zeit hat und auch bis mit dem Studium und allem fertig geworden ist. Und ich überlege momentan, ob ich ihm nicht einfach mal mitteile, dass mein Buch und ich dann und dann in einem Café sitzen und uns vergnügen, uns aber über Gesellschaft freuen. Und wer sitzt im Café? Du und? Mein Buch und ich. Ach so. Das ist so ein kleines Ritual. Ja, zum Beispiel. Finde ich sehr charmant. Wenn mir das jemand sagen würde, mein Buch und ich, wir sitzen im Café, dann würde ich denken, ach, ich besuche das Buch und sie mal. Das ist doch gar nicht so schlecht. Aber Carola, erster Schritt. War klar, ne? Vom Freund trennen. Ja. Zweiter Schritt, ein bisschen vorsichtiger rangehen und dann und vor allen Dingen die Prüfung am 12. gut hinlegen. Danke. Und das ist ja nicht mehr lange, ist ja nächste Woche schon. Und dann ein bisschen offensiver sein. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir ganz vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere erste Sendung 2015 in der Technik. Dennis Altmaier, wir sehen und hören uns wieder morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe sehr pünktlich. Wenn nicht ganz pünktlich, dann wartet auf uns. Wir kommen auf jeden Fall. Bis dahin, gute Nacht. Tschüss.